WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt Jungfrauen. Ich möchte sehr, sehr gerne mit Frauen und natürlich auch mit Männern, denn es gibt ja auch jungen Männer, sprechen, die bewusst und freiwillig sich aufsparen und gerne mit Leuten, die sich unfreiwillig aufsparen müssen, die unfreiwillig Jungfrauen oder Jungmänner sind, vielleicht auch aufgrund einer religiösen Überzeugung Jungfrau sein und bleiben müssen. Dann möchte ich sehr gerne sprechen mit Männern, die auf Jungfrauen stehen und vielleicht mit der einen oder anderen Jungfrau, die nachträglich sich die Jungfräulichkeit chirurgisch wieder hat herstellen lassen. Vielleicht ist jemand von euch in einem etwas höheren Alter schon und ist auch Jungfrau oder Jungmann. War das so gewünscht in eurem Leben oder bedauert ihr das? Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema Jungfrauen sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Mann, der heute anruft, das ist der Tobi, 24 Jahre alt. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Jürgen, genau, ein junger Mann. Ein junger Mann. Ein junger Mann, der Jungmann ist. Genau. Erzähl, wie kommt's? Das liegt daran, ich bin eigentlich seit meiner Kindheit übergewichtig gewesen oder auch immer noch übergewichtig und dementsprechend relativ spät in die Pubertät reingekommen und habe eigentlich immer so ein mangelndes Selbstvertrauen aufgebaut und habe mich schlicht und ergreifend nie getraut, eine Frau anzusprechen. Kurze Zwischenfrage. Kommt man später in die Pubertät, wenn man übergewichtig ist? Wahrscheinlich nicht wirklich, aber ich verbinde das mal so ein bisschen mit Selbstvertrauen, was heranwächst, und das kam bei mir nicht auf. Verstehe. Und wie schwer bist du heute? Wie viel wiegst du heute noch? Ich wog zu Spitzenzeiten 2012 135 Kilo und heute wiege ich noch so gut 105 Kilo. 105 Kilo, bei einer Größe von? Von 1,87. 1,87, gut, das ist ein stattlicher Kerl. Genau, nicht mehr so ein Mops wie früher. So, und darauf führst du es zurück, dass du schüchtern bist und nicht die Mädels angesprochen hast und entsprechend auch keine sexuelle Erfahrung hast machen können. Genau so ist es. Ich sag mal, vor meinem 18. Lebensalter war ich gar nicht so weit, dass ich gesagt hätte, ich möchte gern vielleicht mit einem Mädel intim werden oder so. Und dann habe ich mich nie getraut, die anzusprechen, weil ich automatisch immer schon annehme, dass mich eine Frau abwertend anschaut. Wobei das ja, glaube ich, eine Fehleinschätzung ist. Es gibt ja doch eine ganze Menge Frauen, Leute, die auf stattliche Menschen, in deinem Fall einen stattlichen Mann, stehen. Ja, ich glaube, die gibt es auch, aber ich glaube, die jungen Damen, sage ich mal, im Alter zwischen 20 und 25, behaupte ich, stehen dann doch eher auf den besser oder durchtrainierten Körper, der schick aussieht. Ja, ja. Die meisten schon, hast du recht. Hinterher ändert sich das. Nun wirkst du aber sehr fröhlich und sehr entspannt. Bist du's? Mhm. Bist du's auch? Bist du entspannt noch diesbezüglich? Ja, das bin ich. Und das Lustige ist auch, ich bin sonst eigentlich wirklich sehr souverän, sei es jetzt im Job oder auch im Studium. Also ich mache beides und ich habe da auch kein Problem, auf Menschen zuzugehen. Also ich bin dafür eher bekannt, sehr extrovertiert zu sein. Nur bei dieser einen Thematik, da bin ich, also ich krieg's nicht hin. Hast du dir denn schon öfters eine blaue Nase geholt? Nee, gar nicht. Also ich habe es noch nie ausprobiert. Ach. Das Traurige. Ja, das ist ja, du studierst, sagst du. Was studierst du? Ich studiere auf Lehramt. Auf Lehramt, okay. Also du bist in einer Universität, das heißt, du bist umgeben von ganz vielen jungen Leuten. Da gibt's Partys und wenn du sagst, du bist extrovertiert, hast du wahrscheinlich auch einen großen Freundeskreis, Bekanntenkreis. Hast genau, du? Ja, das. Hast du? Ja, den habe ich, ja, den so. Habe ich durchaus. Da müsste es doch die eine oder andere Möglichkeit geben, dass du einfach mal an den Speck rangehst und mal versuchst. Ja, natürlich, wenn du unterwegs bist mit Freunden und dann holen die, ich sag mal, jetzt ganz salopp, dann holen die auch mal so Mädels ran und wollen die mir vorstellen. Ich spreche dann zwei, drei Sätze, aber dann wende ich mich ab, weil ich mich einfach nicht wohl dabei fühle. Also du fühlst dich nicht wohl dabei, weil, versuch's mal genauer zu erklären. Ich fühle mich nicht wohl dabei, weil ich denke, dass ich gegenüber der Frau was Minderwertiges bin oder dass die Frau mich als minderwertig ansieht und sagt, mit dem möchte ich eigentlich nicht abhängen. Der ist nicht der, mit dem ich mich blicken sehe. Ich verstehe, du hast Sorge quasi vor einer Niederlage und genau, wenn wendest das vorher schon ab, dass du gar nicht erst das Gefühl einer Niederlage bekommst. Genau, wobei ich dazu sagen muss, es gibt da eine Geschichte, ich habe so eine Jugendliebe, sag ich mal, die habe ich nach dem Abi dann lange nicht mehr gesehen und dann wollte ich wieder Kontakt aufnehmen und dachte mir, du ziehst das jetzt komplett durch und holst dir einfach im Zweifel einen Korb ab. Die lebte sehr weit weg, ich bin da extra hingefahren, habe gesagt, lass uns einfach nur einen Kaffee trinken, in der Hoffnung, vielleicht, dass sie mir sogar einen Korb gibt, aber dass ich das dann akzeptiere. Mhm. Aber die hat mich dann auch komplett leider nur ignoriert, deswegen konnte ich mir auch den nicht abholen. Wie sieht es denn mit deinen Sehnsüchten aus, nach Sexualität? Mhm. Ich habe es mittlerweile, also es ist eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden. Also ich weiß nicht wirklich, was mir durch Sex entgeht, da ich ihn noch nicht hatte. Und ich versuche mir eigentlich auch, sage ich mal so, die Zeiten, wo ich jetzt sagen würde, darüber, ich kann jetzt darüber nachdenken, die versuche ich mir mit Terminen vollzuballern. Also ich bin am Wochenende und während der Woche komplett unterwegs. Na gut, aber es bleiben ja doch nur genügend freie Zeiten so im Leben, wo das dann doch hochkommt, das Gefühl. Aber du hast Sexualität mit dir selbst. Mal, aber also nicht akut. Also ich sag mal, ich sitze jetzt nicht als notgeiler Bock zu Hause oder so, sondern auch das wirklich sehr selten. Hör mal, Tobi, jetzt mal zwischen uns beiden Jungs. Du bist 24 Jahre alt. Wie oft onanierst du? Also ob du es mir glaubst oder nicht, wenn es hochkommt, alle 3 Monate. Nein, das glaube ich nicht. Doch, wirklich, das ist wirklich so. Das hältst du aus? Das halte ich aus. Also das ist, und wenn, dann ist es dann vor Stresssituationen. Ich sag mal, wenn du vor Klausuren stehst. Ja, aber das finde ich merkwürdig. Warum machst du das nicht öfter? Du könntest doch wenigstens schon mal die Sexualität mit dir genießen, wenn das noch nicht mit den Mädels klappt. Warum machst du es nicht? Ich sag mal, für mich ist das nicht wirklich ein Genuss. Es ist natürlich nicht unangenehm, aber ich habe nicht das Bedürfnis danach. Also ich sag mal, wenn ich jetzt entscheiden könnte, Marie, gucke ich mir einen Film an oder onaniere ich, dann gucke ich mir lieber einen Film an. Also einen normalen Film jetzt. Du könntest dir einen Film angucken und es dir dabei schön machen. Du weißt, was ich meine. Ja, also ich verstehe schon. Ich habe da nicht wirklich Verlangen nach. Das ist, also, das hört man schon mal bei Frauen eher als bei Männern. Weil der Mann doch sehr da anders irgendwie gesteuert ist, hört man das wirklich selten. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass ich glaube, dass jemand, nur der mit sich selbst auch gute Sexualität hat, auch gute Sexualität mit jemand anderem haben kann. Das glaube ich. Das kann gut sein. Man muss vermutlich sich selber kennen und wissen, was man selber möchte, ne? Genau, ganz genau. Aber ich denke auch immer, wenn ich jetzt beispielsweise, ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Nee, bitte sag. Wenn ich jetzt mein erstes Mal, sage ich mal, auf einmal hätte, mit einer Frau, die schon ein bisschen Erfahrung hat, das kann ja eigentlich nur schief gehen. Weil was soll, ich habe ja im wahrsten Sinne des Wortes von Tut und Blasen keine Ahnung. Ist das auch so ein Bremsklotz bei dir, dass du Angst davor hast, bei einer Frau dann das erste Mal zu haben, die schon Erfahrungen hat? Das ist so ein Gedanke, aber nicht wirklich Angst, weil ich sag mal, so weit kommt es ja gar nicht. Also ich sehne mich auch eher nach einer Beziehung als nach einem One-Night-Stand beispielsweise. Also so weit denke ich gar nicht. Also ich kann dir nur raten, wenn du in die Situation kommst, dass du bei der Frau mit offenen Karten spielst. Das finden Frauen toll, wenn man offen ist und die finden das viel alberner, wenn du versuchst, irgendwie den Hengst zu spielen, den du gar nicht spielen kannst. Die finden das sympathischer, wenn du sagst, pass mal auf, es ist das erste Mal, lass uns das langsam angehen. Ja, das, also da danke für den Rat, so sehe ich das auch. Also was vorspielen, das geht ja eh nur in die Hose. Ja. So, wie ich das jetzt verstanden habe, ist die größte Belastung nach wie vor dein Gewicht. Genau, wobei es nicht mehr so schlimm ist, aber ich fühle mich trotzdem nicht gut. Du hast ja schon gut was runtergekriegt in den letzten Jahren, wie du gerade erzählt hast. Was tust du, damit du noch mehr abspeckst? Ich habe in dieser ersten Phase, wo ich abgespeckt habe, im Prinzip bin ich angefangen zu laufen, sprich walken, und habe mich auf Low Carb umgestellt. Das bedeutet, dass ich abends keine Kohlenhydrate zu mir nehme. Aber mittlerweile stagniert es. Und jetzt mache ich es wirklich so, dass ich 4 bis 5 Mal die Woche ins Fitnessstudio gehe. Mhm. Cardio und Krafttraining, also wirklich, ich sag mal, mit dem Kopf durch die Wand quasi, damit es weiter runter geht, weil ich auch so ein Zielgewicht habe, weil es da irgendwo auch nach dem Studium Richtung Verbeamtung und so geht. Daran denke ich dann. Ach so, und da muss man ein bestimmtes Gewicht vorweisen können, oder wie? Ja, zumindest einen gewissen Body-Mass-Index, sonst fliegst du automatisch beim medizinischen Check raus. Was ist denn dein Zielgewicht? Ungefähr 90 Kilogramm. Ja, das muss doch zu schaffen sein. Die 15 Kilo kriegst du noch runter. Ich finde das gut, dass du da jetzt am Ball bist, wenn auch motiviert durch die Verbeamtung. Aber ist ja egal. Also letztendlich kann sich das ja nur zum Guten entwickeln bei dir. Du bist ein sympathischer Typ. Du bist sehr eloquent. Du bist jetzt schon sehr ehrgeizig, dass du deinen Körper in eine gute Form kriegst. Da muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn dich auch bald eine Liebe in dein Leben schneit. Da hast du recht. Ich frage mich nur, ob ich dann noch, sag ich mal, darauf Bock habe. Klar. Na klar. Außerdem, okay. Ich würde mir da gar nicht so eine Panik machen. Gut, 24 ist heutzutage irgendwie schon bisweilen uralt. Aber ich finde das noch völlig, ich finde das noch völlig in Ordnung. Wenn du bis dahin noch nichts groß erlebt hast, man muss nicht alles mit 18 oder mit 17 schon alle Stellungen durchprobiert haben und alle Sexualität. Mhm. Ich finde das völlig in Ordnung. Mensch. Okay, das klingt wirklich beruhigend. Ja, wirklich. Ich bin wirklich aufgrund des akustischen Eindrucks von dir bin ich sehr, sehr optimistisch. Und überwinde einfach auch die Sorge, dass das irgendwie nicht klappen könnte mit den Frauen. Sprich vermehrt Frauen an, die du nett findest. Und wenn du dir 10 Körbe holst, beim 11. klappt's vielleicht. Das gehört zum Spiel. Ja, Körbe gehören zum Spiel dazu, sag ich dir. Sag ich dir aus großer und bitterer Erfahrung. Das gehört dazu. Ja. Ja, ich werde es mir auf die Fahne schreiben. Also das ist, vielleicht werde ich morgen mal direkt die nächste einfach mal ansprechen. So. Jetzt mit der Motivation von dir. Na, genau, so will ich's. Tobi, da drücke ich die Daumen und vielen Dank für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, danke für das Gespräch, Jürgen. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht Jungfrauen. Ich möchte gerne mit Jungfrauen reden, mit jungen Männern reden. Warum seid ihr Jungfrau? Seid ihr es bewusst oder bietet oder schreibt eure Religion das vielleicht vor? Oder zwingen euch die Eltern dazu oder irgendwelche gesellschaftlichen Normen, in denen ihr lebt? Und ich würde gerne mit Männern sprechen, die sehr interessiert sind an Jungfrauen. 0800 220 50 50. Hier ist Michael. Michael ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Michael, warum rufst du zum Thema Jungfrauen an? Ja, ich hatte gestern Abend die Sendung schon verfolgt. Dann passt du das eigentlich ganz gut rein. Ich habe eine Frau kennengelernt vor einigen Monaten, etwas intensiver. Mhm. Wir haben eigentlich gute Schritte zueinander gemacht und es passt eigentlich alles. Und sie ist aber gläubig, also sie hängt an einer freien evangelischen Gemeinde mit dran und hat mir jetzt, sag ich mal, in den Gesprächen, die wir, sag ich mal, miteinander führen, eben auch gestanden, dass sie noch Jungfrau ist. Wie alt ist sie? 38, also kann er so alt wie ich auch. Ah. Und dass sie eben noch keinen Mann hatte, oder noch keinen Sex logischerweise, und deswegen eigentlich natürlich auch mit den Männern völlig unerfahren ist, wobei sie mir eigentlich überhaupt nie den Eindruck gemacht hat. Aber ich war natürlich doch etwas erstaunt und sie hat mir das klipp und klar gesagt, sie steht noch auf die alte Schule. Also so wie das früher so war. Wie und wo habt ihr euch denn kennengelernt? Wir sind seit ein paar Jahren mittlerweile schon in gemeinsam Hobby in einem Orchester tätig, in einem Vorstand. Ach so. Haben also miteinander schon dort viele Stunden arbeitstechnisch mehr oder weniger verbracht. Mhm. Ja, und irgendwann hat es dann doch gefunkt und gekracht, hätte ich fast gesagt. Wusstest du vorher, dass sie in einer freien evangelischen Gemeinde ist? Nein, gar nicht. Nein. Ich habe selber mit der Kirche nichts zu tun, bin auch nicht getauft. Ja. Meine Mutter ist zwar getauft, aber wir haben mit der Kirche an sich so jetzt keinen direkten Kontakt gehabt. Und sie, da gibt es ja sehr viele Gruppierungen bei den freien evangelischen Gemeinden. Kommt sie offensichtlich aus einer sehr konservativen Gruppierung? Offensichtlich ja. Was hat sie dir noch mehr erzählt über ihre Vorstellung oder die Vorstellung der Gemeinde von Sexualität und Freundschaft und Beziehung? Ja, also sie will sich aufheben. Also das ist regelrecht in dem Glauben so fest verankert, und sie sucht eben den Mann des Lebens und hat deswegen auch so lange gewartet. Sie hat eigentlich auch noch den richtigen gefunden und sagt mir aber selber, dass sie der Meinung ist, dass das jetzt schon der Fall wäre. Ah ja, also und sie will sich aufheben. Das ist, sage ich mal, angenehm, oder wir haben uns ja viel, sage ich mal, miteinander zugewegt. Mhm. Aber jetzt hemmt das natürlich alles, bis, weil sie natürlich auch sehr vorsichtig ist. Sie möchte natürlich auch nicht enttäuscht werden. Na klar. Ja, und weitere Schritte, sage ich mal, über die wir auch schon gesprochen haben, hängt natürlich immer ein bisschen an der Sache auch mit dran, dass sie einfach sagt, das geht nie weiter, bevor das nie aus meinem Glauben nach vorn geht. Mhm. Aufsparen heißt, sie will sich aufsparen bis zur Ehe. Richtig, genau. Also in ihrer Folge, das haben wir direkt so besprochen, ist im Prinzip als nächstes schon, sage ich mal, irgendwo dann eine Heirat und dann oft vorneweg wird es für sie nie irgendwas geben. Nur wären die meisten Männer an deiner Stelle wären jetzt verschreckt und hätten gesagt, nee, komm, sowas, auf sowas lasse ich mir nicht ein. Wie empfindest du das? Ja, also ich muss sagen, ich habe sie lieben gelernt. Sie hängt auch sehr an mir und ja, ich habe in meinen vorangegangenen Beziehungen auch die eine oder andere schwierige Situation gehabt und mich hat es eigentlich nie abgeschreckt. Mhm. Gab es denn schon leichte körperliche Annäherungen zwischen euch beiden? Ja. Wie weit ist es gegangen? Ja, intensive Küsse. Intensive Küsse schon. Das kann sie mit ihrem Glauben vereinbaren. Ja, das lässt sie auch zu, aber sie hat klipp und klar gesagt, wenn es an die Wäsche geht, sagen wir mal so, ist vor der Ehe definitiv bei ihr. Dürftest du denn überhaupt sie heiraten, wenn du ein Nichtgläubiger bist? Ja, und das ist ein großes Konfliktpotenzial. Ja, also für sie kommt das eigentlich zwar in Frage, aber ihre Familie findet mich gut. Ich war auch schon dort, die kennen mich auch mittlerweile, aber haben wirklich ein Problem und sagen, naja, wir sind halt alle gläubig und er ist es nicht. Das sagen die auch ganz ehrlich so. Würden die von dir verlangen, dass du eintrittst in diese Gemeinde? Naja, also die Familie würde mir es, glaube ich, nicht so ins Gesicht sagen. Sie würde mir es, also sie wünscht sich schon, hat sie mir auch klar so gesagt. Und aus dem Grund gehe ich auch zu den Hauskreisen mit. Ach so, du warst schon ein paar Mal da. Mehrmals, wir waren über 7-8 Wochen jetzt, war ich ganz regelmäßig mit dort. Und wie gefällt es dir? Gut, muss ich sagen. Also ich hatte mit der Kirche und dem Glauben eigentlich bis dato nichts zu tun, bin aber durch einen tragischen Unfall, den ich jetzt in diesem Sommer oder im Frühjahr mehr oder weniger hatte, im April, ja, eigentlich schon von der Klippe gesprungen und auch dort, sie hat auch dort schon zu mir gestanden und hat mich damals auch im Krankenhaus besucht, wo ich gedacht, oh, krass. Mhm. Ja, und dort hat es eigentlich schon angefangen, bis ich dann mitgekriegt, dass sie eben doch mit dem Glauben zu tun hat. Sie hat mir dort ein sehr persönliches Geschenk mitgebracht, wo ich gesagt habe, eine Bikerbibel, hast du im Moment gar keinen Bezug dazu, aber ihr wartet. Für eine Bibel? Eine Bikerbibel. Also Dann gehe ich davon aus, dass du einen Motorradunfall hattest. Richtig, genau so ist es. Ah, ja. Und du wärst beinahe gestorben daran? Ja, das war haarscharf. Also ich war weg und bin wiedergekommen, aber das ist jetzt hinter mir und ich gucke nach vorn. Und verstehe. Sie hat auch dort damals schon zu mir gestanden und sie hat auch jetzt klipp und klar gesagt, dass eben der Glauben für sie, das Leben nach dem Tod natürlich noch da ist, was für mich ja als Nichtgläubiger eher nie der Fall ist. Für mich ist also das Leben jetzt. Sie steht wirklich voll hinter dieser Glaubensausrichtung? Ja. Und sie steht auch hinter den moralischen Vorgaben dieser Glaubensvorstellung. Ich voll, ja. Voll. Ja. Also es hätte ja sein können, dass sie da auch irgendwie ein bisschen Zweifel hat mittlerweile. Nee, gar nicht. Sie wünscht sich das auch, dass ich dort gerne in die gleiche Richtung denken würde. Genau. Ja. Ich vermute mal, dass sie sogar sehr wünscht, dass du genau in ihrem Sinne auch ein gläubiger Mensch wirst. Ja, das sagt sie auch ganz klipp und klar. Ich muss sagen, aber so wie du es gerade beschrieben hast, klingt es ja fast so, als wärst du auf dem Weg dahin. Oder? Ich denke es auch, ja. Ich weiß, dass es sie nur geben würde, wenn ich in die Richtung auch mitgehe. Mhm. Ich verweigere mich jetzt auch nicht, aber es ist natürlich ein Punkt, wo man Zeit braucht. Das kann man ja nicht einfach, das ist ja eine Entscheidung des Lebens, dort beizutreten oder eben auch nicht. Ja, und das braucht natürlich Zeit, aber das ist natürlich mit 38 Jahren auch ein bisschen ein Problem, wo ich sage, man will ja vielleicht auch mal eine Familie gründen und Kinder. Ja. Nun muss man sich, finde ich, für einen Glauben wirklich aus tiefer innerer Überzeugung entscheiden. Das darf man nicht wegen einer Person machen oder einer Person zuliebe. Dann gibt das nichts. Ja, richtig. Genau so sehe ich das auch. Es braucht einfach auch Zeit. Und dann ist ja noch die Frage, wenn du zu einem Glauben findest, warum muss es dann diese strenge Ausrichtung einer freien evangelischen Kirche sein? Es könnte ja auch die evangelische Amtskirche sein. Landeskirche, ja. Ja. Mhm. Mhm. Wo es dann liberaler zugeht, das wäre ja auch eine Option. Mhm. Ja, das muss ich erst kennenlernen. Das ist ja, sind ja völlig neue Felder, die ich hier betrete oder betreten habe ja mittlerweile schon. Also ich mag schon, bei dir ist das offen, du suchst, du hältst vieles für möglich. Ja. Ja. So, aber das heißt, ihr werdet ja mit Sicherheit noch nicht in den nächsten 3-4 Monaten heiraten. Davon gehe ich mal aus. Sehr schnell wird das nicht gehen. Das kann vielleicht noch ein Jahr dauern. Ja. Oder vielleicht sogar noch einen Tick länger. Ja. Was löst das in dir für Gefühle aus, wenn du weißt, diese ganze Zeit bis zur Hochzeit darf ich meine Freundin sexuell nicht erleben? Das ist schon schade. Ja. Weil man ist ja auch, sagen wir mal, irgendwo erst in vergangenen Beziehungen weiß man ja prinzipiell, was das Schöne daran ist. Das ist natürlich schon, sage ich mal, ja, Traurigkeit kommt dann natürlich schon vor. Auf der anderen Seite, ich weiß auch, warum ich warten wollte oder warum müsste oder warum wir beide warten. Regt sich da bei dir nicht auch ein kritischer Widerstand, dass du sagst, was für ein Blödsinn war, was glaubt die da? Nee. Also in manchen Punkten nicht. Ich kann nicht alles nachvollziehen. Nee, okay, bezogen auf diesen Punkt jetzt hier mit dem Aufsparen. Naja, es ist halt so, ich akzeptiere es einfach. Ich sage, sie hat sich so aufgehoben und sie hat ihr Leben bisher ganz strikt so ausgerichtet. Es war vielleicht auch ein bisschen unfreiwillig, wie ich das auch rausgehört habe. Aber wenn sie einen Partner schon eher gefunden hätte, wäre das vielleicht auch eher schon gewesen. Aber sie hatte auch keine wirklichen Partner bisher. Weißt du, ich stehe der ganzen Sache sehr kritisch gegenüber. Und ich finde, dass da ganz viele junge Leute wirklich seelisch deformiert werden durch dieses Dogma dieser freien kirchlichen Einrichtungen, dass sie denen das vorschreiben, dass sie den jungen Leuten nicht einfach sagen, okay, macht ihr eure Erfahrungen und lebt in eurem Glauben. Das ist doch viel sympathischer, als die mit dieser Moralkeule platt zu machen und die dann in die Hölle des schlechten Gewissens treiben, wenn sie dann doch mal irgendwas gemacht haben. Ja. Aber egal, das ist jetzt, du liebst diese Frau und Liebe öffnet natürlich auch das Herz und auch macht die Toleranz noch größer für eine Person. Also ist das vielleicht euer Weg und den werdet ihr gemeinsam gehen und werdet hoffentlich dann auch euer Glück finden. Das hoffe ich. Ist ja Gott sei Dank von beiden Seiten. Ja. Nicht bloß von meiner Seite, sondern auch von ihrer Seite. Sie hängt auch an mir, sie sagt nur, sie liebt mich und könnte sich alles mit mir vorstellen. Aber natürlich der eine große Punkt, die eine große Baustelle ist eben die Baustelle, wo sie sagt, sie könnte sich das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das funktioniert, wenn wir im Gleichtakt laufen. Ja. Verstehe. Das bringt natürlich viel Druck, aber das ist natürlich schon auch eine ganz schöne Belastung. Man braucht doch Zeit. Das lässt sich nie in einer Woche, in einem Monat oder auch nie in einem Jahr irgendwo voraussehen, wo man da ist. Du hattest in deinem Leben nie mal eine kleine, kurze Glaubensphase. Nee, bisher noch nicht. Nein. Also klassischer Atheist, der sagt, Gott gibt's nichts, ein Leben nach dem Tod ist auch Quatsch alles. Und das war bisher so, ja. Ja. Durch den Unfall ist natürlich einiges im Kopf, wo ich viel Zeit hatte und wo ich gesagt habe, irgendwie, es geht mir viel besser, als ich je jemand gedacht hatte. Und das hat natürlich schon, wo ich manchmal sage, Mensch, kann ja sein, dass dieser... Ja, doch schon mal irgendjemand, der doch noch Kraft gegeben hat, die man sonst nie hätte. Ja, kann sein. Hätte ich vielleicht auch ganz abgelehnt, hätte gesagt, so ein Quatsch hätte ich bald gesagt, aber so, daran glaube ich nie, dass so ein, der es glaubt, soll es glauben, aber ich mach's nie. Aber das ist schon damals in der Phase, wo ich so ganz schwer da lag eigentlich, habe ich dann schon manchmal gedacht, na, vielleicht ist doch jemand dahinter, der einfach ein bisschen Kraft gibt. Kann ja durchaus sein, dass das so eine existenzielle Erschütterung war, dass du dadurch auch in eine gewisse spirituelle Erfahrung gekommen bist und das erklärbar alles ist. Lieber Michael, danke für den Anruf und ich wünsche euch beiden alles Gute und für euch beide den richtigen Weg und Glück wünsche ich natürlich. Vielen Dank. Sehr gerne. Grüß deine Freundin herzlich von mir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 Jungfrauen ist heute unser Thema und ich frage euch, seid ihr Jungfrau? Warum seid ihr Jungfrau? Seid ihr Jungmann? Seid ihr freiwillig, unfreiwillig oder seid ihr vielleicht befreundet, so wie Michael es gerade erzählt hat, mit einer Jungfrau und dadurch entstehen gewisse Probleme oder auch nicht? Hier ist Nicola. Hallo. Ja, Nicola. Das stimmt, ne? Nicola, ich war gerade ein bisschen am Start. Nicola, 36 Jahre alt. Richtig. Freue mich, dass du da bist. Liebe Nicola, du hast dich zum Thema Jungfrauen gemeldet. Bist du eine? Genau. Ja, tatsächlich. Ja. Wie kommt's? Ja. Einmal habe ich halt sehr schlechte Erfahrungen in der Schulzeit gemacht, einfach mit Menschen an sich. Mal so wirklich so der klassische Außenseiter und irgendwie sehr nerdig und super gemobbt worden und alles und so. Und deshalb bist du auch auf Distanz zu Jungs, zu Männern gegangen? Ja, ich bin auf Distanz zu allen Menschen gegangen, sagen wir es mal so. Ach so. Also war sicherer. Fühlst du dich gut dabei, wie du gelebt hast und wie du jetzt lebst? Ja gut, ich habe mir natürlich zwischenzeitlich schon mal Gedanken gemacht, ne, dass man irgendwann denkt, okay, was stimmt mit mir nicht? Ist jetzt irgendwie nicht normal. Und ja, also wieso klappt das bei allen anderen Menschen irgendwie und bei mir nicht? Würdest du gerne eine Beziehung haben, Sexualität mal erleben? Ich glaube, ich hätte ganz gerne einfach generell mal einen Partner. Das Leben ist ja durchaus auch schöner, wenn man es nicht alleine verbringt. Warst du denn schon mal zumindest verliebt in eine Person? Ja, so ein bisschen. Schon mal so ein bisschen geschwärmt hier und da. Aber die Person hat davon gar nichts mitbekommen? Nicht wirklich. Oder ich glaube schon, aber ich bin da tatsächlich... Ich habe da so Männerprobleme. Es klingt seltsam, aber ich bin dann so der Kumpeltyp. Ich bin dann die Frau als Kumpeltyp. Ja gut, aber da tut man selbst auch viel dazu, dass man der Kumpeltyp ist. Klar. Ich glaube, da bist du auch mit Schuld dran, dass du der Kumpeltyp bist. Ja, klar. Ich bin halt... Ich bin halt immer sehr hilfreich. Das heißt, ich biete auch, wenn Leute Probleme haben, nicht dann ein offenes Ohr und die können mir alles erzählen. Was machst du beruflich? Ich habe studiert. Und was? Biologie. Biologie? Ja. Deswegen so Anrufer Nummer 1, Pubertät setzt tatsächlich früher ein, wenn man übergewichtig ist, nicht später. Ach, aber das ist eine körperliche Sache, im Kopf kann es ja anders aussehen. Ja. In der Tat, setzt das früher ein, wenn man immer über... Wie ist das erklärbar, biologisch? Körpergewicht. Es gibt ein Minimum Körpergewicht und dann stellen sich die Hormone um. Ach, siehst du, haben wir was gelernt, wusste ich auch nicht. Gerne. So, Biologie studiert, anspruchsvolles Studium. Und was machst du beruflich jetzt? Momentan leider nichts. Der Arbeitsmarkt auch ein bisschen kritisch ist, leider. Ach, das ist ärgerlich. Du hast das Studium auch abgeschlossen? Ja, ich habe es abgeschlossen. Ich habe sogar einen guten Abschluss gemacht. Und bist im Moment arbeitslos in der Tat? Lebst du denn zurzeit auch, abgesehen von der beruflichen Problematik, auch zurückgezogen? Ja, das liegt aber daran, dass ich jetzt auch den psychischen Problemen diverser Natur inzwischen zu kämpfen habe. Was für psychische Probleme sind das? Ja, ich habe halt schwere Depressionen entwickelt und so. Was man halt so hat, wenn man sozusagen auch wirtschaftlich dann vielleicht ein bisschen Probleme kriegt, weil wenn es alles nicht so läuft, sag ich mal, wie man sich das vorgestellt hatte mal. Das hängt aber alles miteinander zusammen. Ja, klar. Ne? Psychische Probleme, Depressionen, Arbeitsgeschichte und dann die fehlende Partnerschaft. Wie ist es in Sachen Sexualität? Gibt es große Sehnsüchte, die du hast? Eigentlich nicht so. Also ich habe mich da sehr wiedererkannt im ersten Anrufer. Das heißt, du befriedigst dich selbst auch kaum oder gar nicht? Ja, richtig. Also das interessiert mich einfach nicht so. Hast du es denn schon mal versucht? Ja. Ja. Hast du auch schon mal einen Orgasmus erlebt? Ja, funktioniert alles. Ja, das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal beruhigend. Aber es ist irgendwie... Ist nicht so, dass... Es gibt halt schönere Sachen irgendwie. Was ist denn schöner? Alles Mögliche. Eis essen gehen. Ja, oder ich meine, ich würde halt auch eher einen Film gucken oder ein gutes Buch lesen oder mich mit netten Menschen treffen. Ja. So, man ist also mit sich allein, so, na, und jetzt so, Du hast am Anfang so einen Rückblick gemacht in die Vergangenheit. Das war alles schwierig, Außenseiter, Mobbing. Genau. Hast du jetzt auch im Rückblick so eine Erklärung, warum du als Kind eine Außenseiterin warst? Ich glaube, ich war denen tatsächlich ein bisschen... ich weiß nicht, ich glaube, die sind nicht intellektuell teilweise mit mir nicht so klar gekommen. Warst du denen überlegen? Warst du zu klug? Kann ja sein. Ich habe mich nie überlegen gefühlt, aber... Warst du gut in der Schule? Ich war ziemlich gut in der Schule, ja. Ja, siehst du, ist ja schon immer so eine aber Sache. Aber ich war halt jetzt auch nicht irgendwie super schön, super hässlich oder super dick oder sonst was. Weil das tatsächlich also der durchschnittlich sportliche Teenie halt. Und das Mobbing hat stattgefunden, aus welchen Anlässen haben die dich gemobbt? Unterschiedlich. Ich habe halt immer schon so ein Helfer-Syndrom. Das heißt, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, dann muss ich halt einschreiten. Das heißt, wenn jetzt immer beispielsweise meine einzige Freundin war halt Ausländerin in der Klasse. Und wenn die halt angegangen sind, habe ich gesagt, nö, mache ich nicht mit. Finde ich falsch, lass das gefälligst. Und dann ist man halt ein bisschen Zielscheibe einfach mit. Einerseits, aber andererseits macht man sich auch Freunde damit. Das beeindruckt ja auch Leute, wenn man sich... Nee, lustigerweise hat das bei mir nie jemanden beeindruckt. Oder die Leute haben es mir halt dann nicht gesagt. Aber immerhin hat deine Freundin das beeindruckt, hoffe ich. Ja, die war ja auch super nett. Ja. Konnte ich nicht verstehen. Also. Läuft denn so der, apropos Freundin, läuft denn der Kontakt so weibliche Freundschaften? Funktioniert das denn? Ja, wobei ich auch eher immer mit Männern eher befreundet war als mit Frauen. Ach so. Ja, Frauen sind immer so zickig. Manchmal schon, ja. Bist du denn sicher, dass du auf Männer stehst überhaupt sexuell? Ja, denke ich schon. Aber so ganz, ganz klar kam das jetzt... Also ich war jetzt noch nie in eine Frau verliebt oder so. Nee, aber die, man hat ja, die, wenn du in die Fantasie gehst, könntest du dir eine Zärtlichkeit oder gar eine intime Situation mit einer Frau vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Bestenfalls müsste man es mal ausprobieren, irgendwann. Dann weiß man es genau. Ja gut, also dass ein Ausprobieren jetzt so einfach wäre. Ja, ich glaube, ich komme über ein nettes Gespräch mit jemandem für nicht wirklich hinaus. Also Nikola, jetzt müssen wir irgendwas mal gucken, dass du musst irgendwas aufbrechen. Du scheinst in so einem Kokon drin zu hängen und nicht rauszukommen. Ja. Du tust aber auch im Moment nichts, um da rauszukommen, oder? Doch, also ja, jetzt mit dem speziellen Problem nicht, aber ich versuche natürlich aus meiner Depression rauszukommen und was machst du? Bist du beim Arzt, Therapie? Ja. Das läuft. Medikamente. Ah ja, okay. Das läuft alles. Ja, das läuft. Aber was unternimmst du, um vielleicht auch mal einen Menschen, einen Partner kennenzulernen? Naja, ich gehe nach wie vor halt meinen Hobbys nach, dass ich halt dann sage, okay, ich gehe dann zwar nicht jeden Abend raus, aber das entspricht einfach auch meinem Naturell nicht. Welche Hobbys hast du? Ja, also ich gehe halt auch gern zelten mit so meinen Freunden und so. Ich gehe halt gern in die Natur. Ja, also zelten ist ja schon mal nicht schlecht, wenn du mit anderen Leuten zusammenkommst, wenn du nicht gerade alleine zeltest im Wald. Nein, Quatsch. Ich treffe mich halt gern einfach zum Spielen sozusagen. Spieleabend und so mache ich auch gern. Ach so, ja gut, das ist immer kommunikativ. Ich habe wahnsinnig kommunikative Hobbys. Mann. Gehst du auch ins Netz? Bist du auf irgendwelchen Plattformen? Nee, ich muss sagen, das Fratzenbuch bekommt mich nicht. Aber ich chatte halt viel auch mit Leuten. Also, natürlich ist auch das Internet für viele, viele Leute, die früher sehr große Schwierigkeiten hatten, andere kennenzulernen, ein Segen. Und es gibt ja durchaus seriöse Partner-Online-Foren, wo man Leute kennenlernt. Das wäre zumindest mal eine Möglichkeit. Das würde ich an der Stelle mal ausprobieren. Ja, da ist halt immer so die Frage, weiß ich nicht. Ich komme mir halt auch ein bisschen komisch vor. Ich meine, warum? Das waren da Millionen von Frauen. Nicht wegen des Internets, sondern ich meine, denke, wie offen geht man dann jetzt damit um? Wenn dann jemand sagt, hey, ach so. Ich kann heute Abend nicht mal mit dir vorbeikommen. Ich denke mir nur so, nein. Ach so, das wäre für dich auch ein Problem, einem Mann zu gestehen, dass du noch nie sexuelle Erfahrungen gemacht hast. Ja, ich meine, was denkt er denn dann von mir? Also ist ja auch irgendwie... Ich habe es ja Tobi vorhin auch schon gesagt. Ja. Das musst du sagen, das müsst ihr sagen. Das entspannt euch und macht, wenn ihr einen guten Typ habt als Gegenüber, wird er das hoch anrechnen, dass ihr ehrlich seid oder dass du ehrlich bist. Ja. Gehst du auch schon mal alleine raus in Bars oder in Diskotheken oder weiß ich was? Nee, also momentan nicht mehr. Also ich habe das früher einfach mal auch gemacht, so auch während des Studiums, dass ich dann regelmäßig irgendwie tanzen gegangen bin, so was ich ein, zwei Mal in der Woche. Kann man wieder alles aufwärmen. Du hast jetzt Zeit im Moment. Ich habe auch keinen kennengelernt. Na egal, du musst jetzt neu versuchen. Wahrscheinlich musst du auch mit einer anderen Offensivität rangehen, die du bisher nicht hattest. Ja, ist natürlich dann, wenn man jetzt schon ein wenig ein schüchterner Mensch ist, ein Problem. Ist es ein Problem, ist mir schon klar. Ja. Haben andere Leute doch eigentlich auch. Also wie schwierig kann das sein? Was mache ich eigentlich falsch? Man muss einfach dann gegen die Angst angehen und dann rein ins Scheinwerferlicht und das ausprobieren. Als reine Selbsterfahrung und selbst wenn es dann nicht funktioniert, mehrfach nicht funktioniert, ist es ein Erfolgserlebnis, dass man es ausprobiert hat. Glaub's mir. Oh. Sonst wirst du ein Mauerblümchen bleiben und so vergehen die Jahre. Und das ist nicht gut. Ja. Und jetzt bist du in einem guten Alter, wo du nochmal richtig Gas geben kannst. Ja, das sagst du. Beim Alter die Leute irgendwie alle verheiratet haben, Kinder oder sonst was. Ja, okay, klar, sicher. Es ist ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der sozusagen gerade mal frei ist. Das ist alles klar, Nicola. Einfach ist es nicht. Und natürlich, je älter du wirst, desto schwieriger wird es. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn wir beide uns in 10 Jahren unterhalten, dann wird es wirklich kompliziert. Aber jetzt... Na, bis dahin habe ich das ja vielleicht dann mal irgendwie gelöst. Vielleicht wäre ja auch eine Psychotherapie als Begleitung gar nicht schlecht. Weil da ja viele Sachen wahrscheinlich aus der Vergangenheit dich auch blockieren. Ja gut, ich meine, da ist natürlich dann immer so die Frage, das ist so... Inwieweit traut man sich sowas auch anzusprechen? Ja, guck mal, wir haben jetzt ganz offen drüber geredet. Jetzt, ja, aber dich kenne ich auch nicht, außer jetzt natürlich vom Radio. Aber. Ja gut, aber ein Therapeut ist halt wie ein Arzt. Und das ist dessen Job, das weißt du. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn du diese Schiene auch noch überlegst. Wer weiß, wie viele Verstrickungen dich bremsen aus der Vergangenheit, dass man die einfach in so einer Therapie mal aufknäult? Definitiv wäre ich ja. Ich weiß, als ich meinen ersten Liebesbrief bekommen habe, bin ich in völliger Panik fast zusammengeklappt, also weil ich nicht damit umgehen konnte. Du hast einen Liebesbrief schon mal bekommen? Ja, ich habe es schon mal. Wie lange ist das her? Oh Gott, inzwischen 10 Jahre. Und da ist aber auch nichts draus geworden? Nee. Weil? Wahrscheinlich auch, weil ich mich nicht drauf eingelassen habe oder nicht schnell genug mich drauf eingelassen habe. Da haben wir's. Also jetzt war halt auch schon ein netter junger Mann, aber siehst du? Ja. So, und jetzt wirst du mit einem anderen netten jungen Mann sprechen, nämlich meinem Psychologen, mit dem Jürgen. Mhm. Und der soll dir mal ein paar Tipps geben und kann dir auch ein paar Tipps geben, was du vielleicht therapeutisch machen könntest. Ja, weiß ich nicht. Kannst du dir ja mal anhören und du entscheidest, ob du es umsetzt. Na klar, gerne. Ich drück dir Daumen, Nicola. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Du legst auf und der Jürgen meldet sich gleich. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao. So, 1.36 Uhr, Jungfrauen. Hier ist Christian, 29. Guten Morgen, Christian. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Hallo, Christian. Weswegen bist du an? Ich habe ein Problem. Sag ich jetzt mal, meine Freundin, wo ich jetzt 2 Monate mit zusammen bin, die ist 22, ist halt noch Jungfrau. Mhm. Und halt, sie sagte, sie wäre asexuell. Mhm. Das heißt, ja. auf sie bezogen, was bedeutet das? Ja, das weiß ich ja selber nicht so ganz genau. Weil wir haben ja auch Oralverkehr, sag ich jetzt mal. Habt ihr schon? Haben wir schon. Halt, und jedes Mal, wenn ich dann mehr möchte, fuckt sie mich halt weg. Mhm. Total. Aber oral funktioniert es. Und das funktioniert alles. Macht sie es dir zuliebe oder hast du den Eindruck, dass es ihr auch Spaß macht? Es macht ihr Spaß. Ich muss immer als erstes anfangen bei ihr. Mhm. Und dann macht sie es mir, aber nicht immer. Dann macht sie halt den Handjob, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber asexuell bedeutet ja eigentlich, dass man eigentlich überhaupt null Bock auf Sex hat. Ja, das denke ich mir auch. Das ist wie so eine Schnecke. Ne? Eine Schnecke ist ja auch asexuell. Die macht sich das ja selber so. Ja. Macht deine Freundin sich das denn auch selber? Weißt du das? Ja, hast du sie gefragt? Ja, hat sie mir erzählt, sie schaut sich Pornos auf dem Handy an und befindet sich selber dabei. Ja gut, dann ist sie nicht asexuell. Das ist ja dann ein unsinniger Begriff. Okay. Asexuell bedeutet wirklich, dass jemand kein Interesse an Sexualität hat. Was heißt das? Der befriedigt sich auch nicht selbst. Ja, das habe ich auch gedacht so. Und das ist halt schwierig bei ihr. Aber wenn sie sowas macht, sie schaut sich Pornos an und befriedigt sich dabei selbst, dann hat sie es noch nie in ihrem Leben, in ihren 20 Jahren, darauf angelegt, dass sie mal mit einem Mann richtige Sexualität erlebt. Ja, sie sagt immer, weil sie ist halt 22, ist noch eine Jungfrau, ne, Thema, und sagt auch, sie will das in nächster Zeit nicht haben. Aber da ich ja 29 bin und schon... Aber warum will sie es nicht haben? Da ist ja, offensichtlich ist da ja ein Interesse bei ihr. Ja, schon. Aber ich denke mal, es liegt halt an ihrer Mutter, sie hat noch 2 Geschwister, 2 kleine Geschwister. Mhm. 2 Schwestern und die letzte Schwester ist durch eine Vergewaltigung entstanden. Mhm. Und sie musste sich das, weil sie halt die älteste ist von den dreien, musste sich immer die Probleme von der Mutter anhören und hat alles mitgekriegt, was mit den Kerlen von der Mutter war. Mhm. Alles. Und ich denke mal, daran liegt, dass sie da so vielleicht abweisend ist. Vielleicht gibt es da Zusammenhänge, ja. Sie war auch noch nie irgendwie in einer Beziehung mit einem Mann? Nein, nein, ich bin die erste Beziehung, also ich bin, sie ist in der ersten Beziehung mit mir jetzt. Mhm. Nur ist das ja erst 2 Monate, das ist ja noch relativ frisch. Ja, ich bin halt, wenn ich das so sagen darf, anders gewöhnt. Du bist anders gewöhnt und du bist ungeduldig. Ja, ne? Kann man sagen. Und nicht so wie der Michael vorhin, der gesagt hat, okay, ich gebe der ganzen Sache mal ein Jahr Zeit oder so, das wäre für dich keine Option. Nee, mein erstes Mal war damals mit 16 und das war nach 1,5 Monaten Beziehung. Mhm. Und diesen Maßstab hatte ich mir jetzt gesetzt. 1,5 Monate? Ja. Mhm. Dass man dann mit einer Frau schlafen kann, dass sie das dann auch möchte. Ich glaube, diese Maßstäbe kann man sich selbst gar nicht so setzen. Die Maßstäbe muss man orientieren an der gegenüberliegenden Person, an der Frau. Wie die Frau drauf ist, was die Frau will, was für einen Hintergrund sie hat. Ja, das stimmt, da hast du schon recht. Halt. Was empfindest du denn für sie? Ich empfinde viel für sie. Wir haben uns damals getroffen auf einer Vorsaufparty, sag ich jetzt mal, für Disco. Mhm. Kam da rein in den Raum, ich sah sie und war sofort verzaubert von ihr. Sofort. Mhm. Und so wie sie sagte, auch sie wohl auch von mir, sie fand mich auch toll und alles. Und dann waren wir in der Disco. Mhm. Und haben auch die ganze Zeit rumgeknutscht, auch die ganze Zeit. Und dann später sind wir dann halt zusammengekommen. Mhm. Weil das war ganz komisch, weil sowas kann ich gar nicht. Weil sonst brauchte ich immer Zeit, eine Frau kennenzulernen. Mhm. Ne? Und ich sah sie nur einfach damals und dachte, wow. Mhm. Jawohl. Ist ja ein guter Anfang. Ja. Ist ein sehr schöner Anfang. Ich vermute mal, Christian, dass sie dir vielleicht noch gar nicht alles erzählt hat, was da mit ihr los ist. Vielleicht weiß sie selbst gar nicht so ganz genau. Das heißt, du wirst da Geduld haben müssen, wenn du Interesse an dieser Frau hast. Du ja, kannst, ich habe sehr großes Interesse sogar. Du kannst da nichts erzwingen, du kannst sie nicht bedrängen und du kannst nichts beschleunigen. Um Gottes Willen, das würde ich niemals tun, ganz ehrlich. Um Gottes Willen, nein. Hast du sie mal gefragt, ob sie denn bereit wäre, um auch für sich mehr Klarheit zu finden, dass sie mal zu einem Psychologen geht mit dem Problem? Mhm. Das speziell jetzt zum Psychologen gehen, habe ich noch nicht gefragt, aber nein. Ich habe schon mal, oder ich sage ja immer, wenn irgendwas ist, kannst du immer mit mir reden, mhm. Egal was ist. Ja, wir können über alles sprechen. Das ist ja nett, aber es kann natürlich sein, dass für so eine vielleicht komplizierte Problematik du da nicht der richtige Ansprechpartner bist, sondern eher ein Fachmann. Ja, das stimmt schon. Ja, bin halt in der Pflege ausgebildet, also mhm. Extremierte Altenpflegefachkraft bin ich mhm. jetzt. Ich habe halt mehrere Seminare und Weiterbildungen gemacht, auch also Psychologie und alles. So ein bisschen vom Fach, verstehe ich schon. Ja, aber Christian, also ich, ja? Wie gesagt, ich finde, dass du da geduldig sein musst und leg ihr das doch mal hin, ob sie nicht Interesse eventuell hat an einer therapeutischen Behandlung oder Beratung. Wenn sie es schon nicht dir sagt, ob sie vielleicht dann mal zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten geht. Ja. Das kann man ja nur mal ihr anbieten oder mal vorschlagen. Ja, kann man da auch nicht machen. Das muss sie alles entscheiden, ob sie das möchte. Ja, natürlich, klar, da hast du schon recht. Aber ich denke mal, so wie ich die jetzt kenne, wird sie das nicht machen. Weil dann ist sie immer sehr, wenn ich auf das Thema Sex eingehe, immer noch kindisch, sie lacht halt und kichert so und. Nun ist das Ganze ja wirklich noch relativ frisch. Gib euch oder gib dem Ganzen nochmal wirklich ein paar Monate Zeit. Mhm. Okay. Wenn ihr ein halbes Jahr zusammen seid, wenn das immer noch so ist, dann kann man das ja vielleicht auch noch ein bisschen vehementer vorschlagen, dass sie vielleicht da etwas an sich tun sollte. Ja, aber meine ganzen Freunde und so raten schon alle, ich soll Schluss machen und mir was Neues suchen. Gut, das liegt daran, welche Empfindung du für die Frau hast. Wenn das nicht so ganz doll ist, ja, dann lass es sein. Ja, doch, ist schon ganz doll. Das dann, ist ja mein Problem jetzt gerade, was ich jetzt machen soll, so, weißt du? Dann halt es aus und gib ihr Zeit. Ja, ich möchte jetzt Zeit geben, aber das Problem ist halt jetzt bei mir, jetzt so, ich das so ehrlich mal sagen darf, ist halt, ich vermisse den Sex. Wo ich Single war, da konnte ich halt jeder Frau schlafen. Okay, Christian, wir jammern jetzt auf hohem Niveau. Wenn du die Frau liebst, dann musst du das halt eine Weile aushalten. So funktioniert das. Ja, da hast recht, Domian. Ich wünsche dir alles Gute, Christian. Ach, ist er weg. Wir rufen dich nochmal an, dann kann vielleicht mein Psychologe dir auch nochmal Tipps geben, was du deine Freundin vorschlagen könntest, lieber Christian. So, jetzt geht's weiter mit Patrick und Patrick ist 32. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen. Hallo, Patrick. Also mein Problem ist, ich bin homosexuell. Ja. Habe einen Mikropenis, also mein Penis ist steif 6 cm groß. 6 cm? 6 cm, ja. Mhm. Und, wie dick? Oder der also Umfang? Das habe ich nie nachgemessen, das ist auf jeden Fall ziemlich dünn. Mhm. Also ich würde sagen, wie so ein Edding, so ein etwas so mittlerer. Mhm. 6 cm, ich gucke gerade auf meinen kleinen Finger, das kommt ungefähr so hin, ne? Ja. Ja. Ja, das ungefähr. Mhm. Das ist nicht sehr, sehr viel. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt abends weggehe zum Beispiel, was trinken gehe, ich lerne zwar Männer kennen und so, versuche natürlich auch immer wieder, dass ich mit nach Hause nehme und sowas, aber soweit es dann natürlich zur sexuellen Tätigkeit kommt, kommen dann nur Sprüche wie, soll ich eine Pinzette rausholen oder wo ist denn deine Lupe, damit ich mal suchen kann. Echt, das sagen die Jungs, ehrlich? Das sagen die mir so ins Gesicht, ja, und gehen dann lachend. Das ist ja sehr demütigend, wenn ihr da gerade anfangen wollt und die dann sowas sagen. Ja, genau. Und noch keiner hat irgendwie nett und freundlich reagiert und ist auf dich eingegangen? Also ich hatte schon zwei Leute dabei, die waren nett, aber die haben auch ganz ehrlich gesagt, pass auf, ich möchte Sex haben und wenn ich mit dir schlafe, spüre ich einfach nichts. Nimmst du nicht böse, aber ich gehe jetzt wieder. Das heißt, du bist deshalb mit deinen 32 Jahren Jungfrau? Ja, genau. Mhm. Wie viel Abfuhren hast du dir schon geholt? Oh, ich weiß nicht, bestimmt 20, 30 Stück. Das ist hart. Ja, ich bin auch schon zweimal umgezogen deswegen. Ja. Weil wenn das natürlich eine Runde macht, wird man natürlich auch immer nur diskriminiert und gehänselt und so, ne? Mhm. Du bist schon vom Äußeren normal aussehender Typ? Ja, also was heißt normal? Ich habe jetzt keinen durchtrainierten Sixpack, aber bin auch nicht dick oder so. Ja, also ein flacher Bauch. Also durchschnittlicher Typ. Ja, genau. Ja. Mhm. No. Hast du das auch schon mal versucht, dass du denen das, bevor es dann zu der intimen Situation kam, dass du denen das gesagt hast? Ich habe das auch schon einmal vorher gesagt, also einmal schon mehrmals vorher gesagt. Die haben mir das auch nicht geglaubt. Also manche dachten, das wäre ein Scherz oder so. Das war auch dann, was weiß ich, in der Disco oder in der Kneipe beim Kennenlernen. Und haben gesagt, ja, ist kein Problem und so. Auf jeden Fall, wenn es dann natürlich dazu kam, dann waren die Augen groß. Mhm. Wenn du ja? Ich hatte auch einmal eine Beziehung, die ging knapp 3,5 bis 4 Monate. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollten warten. Das fand ich auch schön natürlich, wegen dem Vertrauensaufbau und sowas. Ne? Mhm. Und dann haben wir beide gesagt, ja, wir könnten ja langsam miteinander. Also ne? Dann habe ich das auch gesagt gehabt, dann war er natürlich auch sofort weg. Dann war selbst die Person, die sich offensichtlich ein bisschen in dich verliebt hat, war auch weg. Ja. Wie gehst du damit um mit diesen Niederlagen? Das ist schwer. Also ich hatte mich seit jetzt 8 Jahren. Ist eigentlich nicht richtig, ich weiß es, aber es tut einfach weh, diese Demütigung jedes Mal. Mhm. Und langsam ist es so, dass ich auch gar nicht mehr, ich will gar keinen mehr ansprechen oder sowas. Also ich wollte gerade sagen, hast du überhaupt noch den Elan, den Mumm, Typen anzusprechen? Nein, eigentlich nicht mehr. Also wenn ich jetzt jemanden finde, der wirklich, wo ich sage, oh, das sieht wunderschön aus, also wo ich sage, oh, das ist genau mein Typ und so, das mache ich schon gar nicht mehr. Ich gehe jetzt erst zu Typen, weil ich möchte langsam mal wissen, wie es ist überhaupt, also eine sexuelle Erfahrung zu haben. Zu Typen, wo man eher sagt, nicht unbedingt oder so, ne? Mhm. Aber selbst die sagen dann, nee, danke. Nun gibt's ja Männer, die nicht unbedingt penisfixiert sind, sondern anal fixiert sind. Das wäre doch genau der Kompromiss dann. Ja, aber das Ding ist ja, die sagen zu mir, was ist anal? Also zum Beispiel, dass sie das gar nicht spüren dann. Achso, wenn sie dann, wenn du in der aktiven Rolle bist, ja, genau, ja, verstehe. Genau. Dann müsste ja auch mal aktiv sein, ist ja. Genau. Das heißt, wenn, dann kämst du nur für die passive Rolle in Frage und genau, das wäre schon genau. Sehr speziell, dann, wenn du jemanden suchen würdest, der nur genau das will. Ja, aber das will ich ja nicht. Mhm, ich verstehe. Ja. Das ist wirklich hart. Das sage ich dir wirklich. Deswegen, ja. Weil es da keine Lösung gibt. Es gibt keine chirurgischen Eingriffe, da kann man nichts machen. Genau. Und die chirurgischen Eingriffe, die angeboten werden, sind alle unseriös und mit hohen Risiken verbunden und würden in deinem Fall gar nicht viel ausmachen. Wenn du da 2 Zentimeter mehr bekämst, wäre es auch... Genau. Ja, es haben auch Ärzte gesagt, die würden operieren, aber die wollen nicht, weil ich Asthmatiker bin. Dem wäre das Risiko zu groß wegen der Narkose. Mhm. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja, ja. Mhm. Des Weiteren habe ich auch Penispumpen schon probiert, also von verschiedenen Herstellern. Das funktioniert leider auch nicht. Da habe ich auch mit den Herstellern geredet. Die haben dann selbst mit einem Telefon gesagt, wo kein Volumen ist, kann man kein Volumen herstellen. Mhm. Mhm. Das heißt, du musst für dich einen Weg finden, das wirklich zu akzeptieren, als Schicksalsergeben gegeben. Genau. Ist nur die Frage, wie man dann lebt. Du hast ja Sehnsüchte, wie du es gerade beschrieben hast, auch nach Sexualität oder nach einer Partnerschaft, nach Liebe. Genau. Ja, aber wie damit umgehen, ne? Wie damit umgehen. Finde ich ganz schwer. Ja. Es mag Konstellationen geben, wo du vielleicht einen Mann findest, der das akzeptiert, dem das egal ist, der dich so nimmt, aber den muss man erstmal finden. Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen. Mhm. Solange du die Sehnsucht hast, finde ich, solltest du auch suchen. Aber ich könnte auch verstehen, wenn du irgendwann sagst, naja, ich kann nicht mehr oder ich will erstmal eine Pause einlegen. Genau. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Also jetzt zur Zeit bin ich erst, als ich mich zu Hause verkrümel, bis nämlich in Kehle und sowas. Das muss für dich doch auch ziemlich krass sein, wenn du irgendwelche pornografischen Dinge siehst, wo die Männer sehr gut ausgestattet sind und du dich dann mit denen vergleichst. Schaue ich schon gar nicht mehr. Mhm. Habe ich früher geschaut, aber das ist dann, wenn du dich selber befriedigen möchtest dabei, das ist eher eine Qual, du fängst an zu weinen und das ist ja nicht schön. Die Vorstellung, dass du dann doch mit einem Mann, der normal oder groß ausgestattet ist, Sex hast, wäre das nicht vielleicht sogar so, dass du vor dem Minderwertigkeitskomplexe hast? Ich glaube schon, aber da ist aber die Sehnsucht nach Liebe und nach Zärtlichkeit, nach Gefühl, das ist noch viel größer. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch möchte ja geliebt werden. Natürlich. Also ich könnte mir vorstellen, Patrick, also man kann das organisch, anatomisch kann man das nicht verändern. Genau. Aber es gibt vielleicht Mechanismen, dass man lernt, das zu akzeptieren und einigermaßen damit klarzukommen. Ja. Deswegen wäre vielleicht mal ein Beratungsgespräch bei einem Sexualtherapeuten nicht schlecht. Ja, das müsste ich vielleicht mal machen, das stimmt. Ja, also ein Versuch ist das auf jeden Fall wert. Wie gesagt, der kann aus dir keinen anderen Mann machen, aber er kann dir vielleicht irgendwie ein Rezept geben, dass du es besser zu akzeptieren weißt. Ja, stimmt. Ich schlage das vor, stimmt. Mein Psychologe ruft dich nochmal zurück und gibt dir vielleicht die ein oder andere Adresse an die Hand. Ja, das wäre nett. Das machen wir gerne, Patrick. Dann das wäre super. Legst du bitte auf, der Jürgen ruft dich gleich zurück und ich wünsche dir wirklich alles Gute und vielleicht dann doch irgendwann einen Typ, der dich so nimmt, wie du bist. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Hier ist Helmut, 57. Heute rufen mehr Männer als Frauen. Das ist ja ein Ding bei dem Thema. Helmut, grüße dich. Morgen, Jürgen. Ja. Ich bin ein ohrenkölscher Junge. Ich komme von der Schelsig. Ich komme aus Delburg. Ich höre es schon. Helmut, freu mich. Aber ich lebe seit 68 hier in Niedersachsen, in Hildesheim. Das hältst du aus, als Kölner so weit weg zu wohnen von der Heimat? Ja, ich bedauere das sehr, aber das ist damals passiert, das war wegen der Familie und so. Da kann ich nichts dafür, Jürgen. Okay. Also seit 68 in Hildesheim da. Das ist eine lange Zeit. Ja, aber zum Pastor Norben und zum FC gehe ich noch. Ne? Ich verstehe, und die Sprache liebst du auch nach wie vor. Ja, ich lief, ja und jern, aber wir sollten ja vielleicht jetzt Hochdeutsch reden, wenn andere Leute zuhören. So, genau, und wir sollten Hochdeutsch über die Jungfrauenschaft reden, über Jungfrauen. Ja, also ich wurde immer verarscht. Zu mir haben sie gesagt, du hast die Burschenschaft immer noch. Die Burschenschaft, ne? Ja, ich habe zwar niemals studiert und ich habe auch keine Mensur. Ich habe halt nur Realschule und ich habe Maler und Lackierer gelernt. Mhm. Und ich arbeite öfters auf dem Bau. Ja. Mit Schlössern, mit Maurern und ja, wenn man da mal ein paar, Kölsch haben wir hier in Hildesheim, aber ein paar Bierchen getrunken hat zum Feierabend, dann schwarz, dann redet man schon mal so. Was heißt das im Klartext? Im Klartext, dass du noch Jungfrau bist? Ja, ich bin noch eine männliche Jungfrau. Du bist eine männliche Jungfrau mit 8, mit 6, mit 57. Ich bin 57 Jahre alt, Jürgen, ja. Helmut, du bist eine rheinische Frohnatur. Wie kommt das? Ja, ich war früher schon auf der Berufsschule so, die Mädels nannten mich der Schönling, ne, es war so hier. Alle wollten mit mir knutschen und ich hatte auch, Petting und, ne, ja. Ach so, wirklich, soweit ging's schon. Ja, natürlich, alles selbstverständlich. Mhm. Aber, und dann kam ja irgendwann in den 82er Jahren, da ging das dann los mit dieser Krankheit da, mit dem HIV, mit dem AIDS da und das da. Und dann, das war alles Stress und, ja, Kondome. Und, Jürgen, also ich bin nicht impotent, aber sobald ich so nicht gesehen habe und die Mädels haben ja sowas aufgestreift, dann war bei mir Feierabend. Und seitdem habe ich Angst. Jetzt sag mir bloß nicht, dass du wegen Kondomen noch Jungmann bist. Doch, das bin ich wirklich, ja. Und es gab nie mal eine Beziehung, wo man dann auch die Kondome weglassen konnte, wo man sich so gut kannte? Nein, weil wenn man jetzt, das weißt du doch selber, wenn man erstmal ein Mädel kennenlernt, ist ja klar, dass die Wert auf Hygiene legen. Und da gehören natürlich Kondome mit dazu. Genau, der Anfang läuft immer mit Kondomen. Und über diesen Anfang bist du nie hinweggekommen. Bin ich nie hinweggekommen. Nein. Und das heißt, immer wenn du das Gummi drüber ziehst, ist vorbei. Ich habe es nie selbst gemacht, das haben denn die Mädels meistens bei mir gemacht. Und dann war Schicht im Schacht. Warum hast du es dir nicht selbst antrainiert? Dass ja, Jürgen, ich konnte es einfach nicht. Das war. Ja, aber. Es ging nicht. Ich habe da irgendwie eine Antipathie gegen und. Ja, ich weiß es nicht. Das heißt, du bist potent gewesen, du bist ein gut aussehender Kerl gewesen, du warst heterosexuell und nur das bisschen Gummi hat dich davon abgehalten, eine gute Sexualität zu erleben. Definitiv abgehalten. Das ist ja ein Ding. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ja. Das heißt, du warst natürlich dann nie verheiratet und nie in einer langen Beziehung. Nein. Ich lebe mit einer Dame zusammen. Wir sind Freunde, wir haben eine Wohngemeinschaft. Deswegen habe ich ja eben auch Christian gesagt, ich sag meine Freundin, weil ich gerade eben noch kurz pullern war. Sagt er, du, nein, ich sag, das ist, ne, in einer Wohngemeinschaft, ja, ne. Aber also. wenn wäre denn die Frau vielleicht nichts? Könntest du mit der nicht? Mit der Wohngemeinschaftsfrau? Nein, die hat ja einen Bekannten, das hat die ja. Ach so. Also wirklich eine reine gemeinsame WG, aber ne. Nein, da will ich auch nicht reinstören. Ne, verstehe, das war nur eine Frage. Ne? Hast du dich denn jetzt mit deinem Schicksal abgefunden? Ja, habe ich definitiv, Jürgen, habe ich definitiv. Wie kommt das? Du bist ja 57, könntest ja sagen, ich lasse es nochmal krachen. Ja, aber wo soll ich krachen lassen? Ja, das weiß ich. Selbst wenn ich mal in Puff gehe, Jürgen, oder in Puff gehen würde, hat mich Christian gerade auch gefragt, dein Kollege, dein Redakteur. Christian ist mein Mitarbeiter, ja genau. Ja, ne, oder Mitarbeiter. Ja, das geht doch nur mit Kondom. Ja. Also, nee, und sobald ich sowas nur sehe oder dieses komische Zeug rieche, dann ist Schluss bei mir. Ich werde wahrscheinlich, ich könnte mir gerne, ich jederzeit einen blasen lassen oder was. Hm. Aber den richtigen, effektiven Sex, wie es Mann und Frau haben sollten, um sich zu vermehren, den werde ich wohl nie kriegen oder was. In diesen vielen Jahren, die jetzt vergangen sind, die letzten 20, 30 Jahre, wie viel Mal hattest du denn überhaupt so ein bisschen Sex? Also, ein bisschen rumspielen? Ja, was heißt jetzt ein bisschen Sex? Also, wie gesagt. Bei Oralsex oder sowas? Ja, auch nicht oft. 15, 20 Mal, doch, das war schon. Ja. Aber sobald es denn nach dem oralen Sex weitergehen sollte. Mhm. Dann kam das Ding wieder dahin und dann. Aber ich verstehe nicht, Helmut, dass du es nicht drauf angelegt hast, dann doch eine Frau zu finden, mit der du dich wirklich erstmal annäherst. Frauen finden das ja sogar manchmal ganz gut, wenn man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Und ihr dann wirklich dass man sich vorher untersucht hätten lassen vom Arzt, und dann ohne Kondome zu schlafen. Dass du nicht es darauf angelegt hast, so eine Vertrauensbasis mit einer Frau zu finden, um dann doch die Sexualität zu leben. Hm. Wundert mich. Ja gut, aber wer geht denn schon vorm Geschlechtsverkehr zum Arzt, Jürgen? Also ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, ich bin selber schwer herzkrank und mir wird regelmäßig Blut abgenommen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich nun kein HIV habe oder so. Also du hast zumindest jetzt zu mir gesagt, dass du dich mit dem Schicksal jetzt arrangiert hast und das so annimmst. Ja, habe ich auch. Ja. Und ich möchte auch keinen Psychologen haben von dir oder was. Ich wollte nur mal fragen, jetzt von Mann zu Mann, wir sind im gleichen Alter. Helmut, die Frage kannst du nicht mehr stellen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Tut mir sehr, sehr leid. Alles Liebe, alles Gute. In der Technik. Martin Nannhauser, bis morgen. Ciao, ciao.